SWR 2. Vor Mitternacht. Ja? Hallo? Soll das? Hallo? Können Sie sich nicht ordentlich melden? Könnte ich bitte Petra sprechen? Rufen Sie aus Istanbul an. Ja, Entschuldigung, wer sind Sie denn, wenn ich mal fragen darf? Ich bin Polizeibeamter. Wir ermitteln in einem Mordfall. Mordfall? Der tickt wohl nicht ganz richtig. Habe ich meinen Krimi nicht gerade aus der Hand gelegt? Ist was mit Petra? Ich bin Polizeibeamter. Wir ermitteln in einem Mordfall. Ja, das sagten Sie ja bereits. Aber heißt das, Petra ist was zugestoßen oder was? Hallo? Herr Kommissar? Gute Idee, dem Kerl mit Kommissar zu kommen. Hallo, ich habe Sie was gefragt. Sind Sie noch dran? So viel habe ich in Istanbul gelernt. Einfach einen Polizisten muss man mit Kommissar, Kommissar mit Hauptkommissar, Hauptkommissar als Sicherheitsdirektor ansprechen. Sonst geht gar nichts. Kommissar, jetzt bitte hören Sie, mein Name ist Kathi Hirschel. Ich bin Petra Vogels Freundin. Frau Vogel, geht es gut? Danke, vielen Dank, Herr Hauptkommissar. So schnell kann man befördert werden. Belohnung muss sein. Hotel Bosporus. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Esmahan Aykol. Danke. Petra Vogel, meine berühmteste Freundin, war für einen Dreh nach Istanbul gekommen. Ich hatte sie Jahre nicht gesehen. Sie hatte die Hauptrolle in der türkischen Bestseller-Verfilmung Tausend und eine Nacht im Harem. Mensch, Kathi, du siehst immer noch richtig gut aus. Boah, hör auf, Mann. Ich war heute Morgen im Schönheitssalon. Oh. Ja, das liebe ich an Istanbul. Hier geht noch die letzte Kassiererin regelmäßig zur Kosmetik. Das ist mir auch schon aufgefallen. Du, in Berlin ist es aber genauso. Am schicksten laufen die Türkinnen rum. Und dein Buchladen? Für was mit meinem Buchladen? Na, läuft der? Also nicht wie ein Kosmetiksalon. Aber doch, einigermaßen. Das ist der einzige Krimi-Buchladen in Istanbul. Ui. Ja, weißt du, da muss erst eine Deutsche kommen, um sowas hier aufzuziehen. Och, du bist doch schon türkischer als alle Türken zusammen. Und du, wie geht's dir denn? Ja, was soll ich dir erzählen? Die Preise, die Affären, das Geld. Ja, ich weiß, meine Mutter schickt mir regelmäßig die Ausschnitte aus ihren Frauenzeitschriften. Ah, ja? Ja, und wie lebst du? Mit Wolfram bist du nicht mehr zusammen, oder? Wolfram, ach. Er ging damals nach Afrika, wusstest du das nicht? Mm-mm. Malaria-Forschung war sein Plan. Wow. Wir blieben allein zurück. Wir? Wer? Peter und ich. Peter, mein Kind. Du hast ein Kind? Mm. Ist ja Wahnsinn. Ja, eines Tages wurde ich schwanger. Wolfram bestand auf Abtreibung, aber ich wollte das Kind und wenn ich es allein aufziehen musste. Mm. Peter wuchs dann hauptsächlich bei meiner Mutter auf. In einem kleinen Dorf am Rhein. Er hat es gut bei ihr. Weil ich habe es einfach nicht geschafft, mich um ihn zu kümmern. Damals folgte ein Job auf den anderen und einer war besser als der andere. Und dafür wärst du hier natürlich. Ich hatte einfach nicht den Mumm, etwas abzusagen. Hm. Natürlich, so oft ich konnte, besuchte ich ihn. Aber ehrlich gesagt konnte ich immer seltener. Und dann eines Tages war er verschwunden. Wer? Peter? Ausgewandert oder was? Jetzt erzähl doch mal vernünftig. Er war ein ruhiges Kind, weißt du, ein bisschen verträumt, ein bisschen in einer anderen Welt. An seinem 6. Geburtstag kam er plötzlich mit einem Riesenteddy nach Hause. Und Mama fragte ihn, wo er ihn her habe, aber er wollte es nicht verraten. Er sei so selig gewesen an dem Tag, erzählte sie später. Ein paar Wochen danach kam er nicht mehr von der Schule nach Hause. Mutter wartete und telefonierte, alarmierte. Dauerte 2 Monate. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Bis sie seinen kleinen Körper gefunden hatten. Oh Gott. Eingescharrt in einem Wäldchen. In der Nähe von Brüssel. Zwei Abende vor dem Telefonat mit dem Kommissar saßen wir noch friedlich auf dem Balkon ihrer Suite im Hotel Bosporus. Kaum war Petra in meiner Wahlheimat eingetroffen, steckte sie auch schon bis zum Hals in Schwulitäten. Solche Besucher liebt man. Ein Mord im Hotel Bosporus. Und die Ermittlungen führten bis in ihre Hotelsuite. Da ist doch frei da hinten! Mann! Seit ich 13 bin, lese ich Krimis. Seit 3 Jahren verkaufe ich sie auch. Und nun schien die Zeit gekommen, allen zu zeigen, was ich aus ihnen gelernt habe. Ich raste los und landete, typisch Istanbul, im Stau. Hallo, auch da vorne, nicht einschlafen, Manno! Im Hotel Bosporus war absolut kein Durchkommen. Alles voller Journalisten, Polizisten. Man ließ mich nie mal auf Petras Zimmer anrufen. Also wartete ich ab, belauschte Gespräche, trank Kaffee. Nach einigen Stunden musste ich zurück zu meinem kleinen Krimi-Buchladen. Pelin ablösen, meine Vertretung. Oh, Kathi, wo steckst du denn? Oh, Mensch, Petra, ich hab dich wie wild gesucht. Du bist vielleicht lustig. Ich saß im Hotel rum, wartete stundenlang. Was ist los? Ach, dann weißt du, dass Kurt Müller tot ist. Ja, mein Gott, Kurt Müller hat's erwischt. Und? Was hat Kurt Müller mit dir zu tun? Er ist unser Regisseur. Ach so? Heute Morgen lag er tot in seinem Zimmer. Ermordet? Ja, vermuten Sie. Eva, warte jetzt mal. Wieso sagt die Polizei, dass das Mord war? Ja, keine Ahnung. Ja, aber was haben denn die anderen dazu... Die Versammlung kurz stören, guten Tag. Mein Name ist Batuan, Mordkommission. Ich hätte einige Fragen an Sie, Sie haben doch Zeit. Mich wollen Sie was fragen? Nee, bestimmt meine Freundin Petra. Ihre Freundin Petra? Ja, nicht so schüchtern, Herr Kommissar. Wenn Sie was wissen wollen, dann müssen Sie fragen. Ach so. Wir beißen nicht. Frauenpower hier, was? Mann, sieht der Typ Petra gut aus. Petra Vogel, Ihr Zimmer liegt doch direkt neben dem des Opfers. Ja, ich habe Ihrem Kollegen schon gesagt, dass ich Müller zuletzt gestern Abend gegen 9 gesehen habe. Ich bin nämlich früh aufgestanden, weil heute um 5:30 Drehbeginn sein sollte. Ja, das weiß ich. Ich hätte noch gern gewusst, ob Sie in der Nacht irgendein verdächtiges Geräusch aus Müllers Zimmer gehört haben. Ein verdächtiges Geräusch? Ja, der meint einen Schuss oder so ein schlitzendes Geräusch, wenn jemandem der Bauch aufgeschlipst wird, oder, Herr Kommissar? Einen Schuss? Verzeihung. Wie kommen Sie denn darauf? Hübsche, gepflegte Bitte? Hände. Manieren hat er eigentlich auch. Ja, wie ist Müller denn ums Leben gekommen? Hat er einfach aufgehört zu atmen, oder? Ah, natürlich. Daran denken Sie. Nein. Er ist nicht mit einer Schusswaffe getötet worden. Bestimmt vibrieren seine Brusthaare, wenn er lacht. Kein Schusswaffengebrauch. Ja, wie denn dann? Einfallsreich in der Badewanne. Jemand hat ihm einen laufenden Föhn ins Wasser geworfen. Was ist denn daran so verdammt einfallsreich? Hey, Müller, fang! Kathi, bitte. Also, ich habe nichts gesehen oder gehört. Ich habe geschlafen. Hast du dich vielleicht im Schlaf geföhnt? Bitte, Frau... Hirschel heiße ich. Woher können Sie eigentlich so gut Türkisch? Weil das meine Stadt ist. Weil ich die ersten 7 und die letzten 13 Jahre meines Lebens hier verbracht habe. Ich wohne, lebe, arbeite und esse und liebe... Istanbul, verstehe. Haben Sie vor, demnächst abzureisen, Frau Vogel? Nein, ich bin hier, um einen Film zu drehen. Ob mit Müller oder ohne. Wir müssen Ihre Aussage noch protokollieren. Kommen Sie bitte morgen Nachmittag um 5 aufs Präsidium. Frau Hirschel, darf ich später noch mal wiederkommen? Bitte? Ich bin begeisterter Krimileser und würde gerne... Ach so, verstehe. Sie wollen ein paar Empfehlungen. Ja, gerne. Bringen Sie etwas Zeit mit. Ja, also. Bis dann. Darf ich Sie noch was fragen? Ja. Woher wussten Sie, dass Petra gerade jetzt hier ist? Das Filmteam hat uns erzählt, dass Frau Vogel eine Freundin hat, die in Istanbul einen Krimibuchladen betreibt. Der Rest war kinderleicht. Außerdem... Haben wir nicht heute Morgen telefoniert? Ich bin übrigens noch nicht Hauptkommissar. Ja, und wenn schon. Kleiner Kommissar, großer Hintern. Die Beförderungsurkunde liegt garantiert schon bei Ihrem Chef. In Zivil sieht Batua nicht halb so gut aus wie in Uniform. Aber was soll's. Der Mann würde mir sogar in einem Sack gefallen. Geniale Idee, mitten im Sommer in einen Kebabladen zu gehen. Ja, nicht wahr? Nie im Leben hätte ich diese neonbestrahlte Bude freiwillig aufgesucht. In dem Licht sieht selbst die gepflegteste Haut vernachlässigt aus. Andererseits bringt einen hiesigen Kommissario nicht so sehr zum Plappern wie Kebab und Raki. Wollen wir uns nicht duzen? Für dich hab jetzt einfach Batuhan. Hübsch. Kati, wenn's beliebt. Kati, schön. Mein Nachname ist übrigens Erzschipan. Okay, also dann? Erzschipan und Erzschipan, du schnupperst du wie Marzipan. Was meinst du, wer könnte Müller umgebracht haben? Gibt's irgendwelche Vermutungen, Indizien oder so? Du willst doch nicht etwa Privatdetektivin werden? Hier einen auf Miss Marple zu machen, ja? Das ist gefährlich, das weißt du, oder? Aber jetzt genieße ich ja deinen Schutz. Klar, den Schutz eines Kommissars, der dich übrigens für nicht ganz unverdächtig hält. Bitte? Weil ich mich für den Fall interessiere, oder warum? Naja. Oder weil ich Krimis lese? Du liest sie ja nicht nur, du verkaufst sie sogar. Ah, komm, jetzt rück schon raus damit. Wieso bin ich verdächtig? Weil der Ermordete deine Freundin Petra auf die Straße setzen wollte. Hä? Müller wollte... Nach dem, was wir gehört haben, hatte Müller ein Verhältnis mit deiner Freundin. Gleich nach ihrer Ankunft in Istanbul haben sich die beiden aber gestritten. Und Müller beschloss, die Hauptrolle unserer talentierten Ayla zu geben. Ayla? Ayla Özdal? Ayla Özdal. Oh, das wusste ich nicht. Ja, was soll's? Ist das etwa ein Grund, einen Menschen umzubringen? Also den Band habe ich noch nicht gelesen. Solltest du aber. Einen geliebten Menschen und gleichzeitig die Arbeit zu verlieren, ist für jeden ein harter Schlag. Ayla Özdal in allen Boulevardblättern. Ayla beim Tennis spielen. Ayla zeigt ihren Popo. Ayla mit gekränkter Miene. Ayla lacht. Ayla zwinkert. Ayla schläft. Na gut, reizvoller als der pockennarbige Müller ist sie allemal. Perverser Mörder hat mir meine größte Rolle verpatzt. Blöde Zicke. Noch einen Tee, bitte? Wann kommt sie denn endlich? Mann, irgendwie ärgert sie mich. Irgendwie fühle ich mich von ihr verscheißert. Kathi. So eine Blamage vor Batuhan. Oh, hätte sie mir von ihrer Affäre mit Müller nicht gleich erzählen können? Morgen, Kathi. Oh, Petra. Ach, Kathi, der Istanbuler Frühling ist ein Weltwunder. Dieser wahnsinnige Duft in den Gassen nach Mimosen, es ist unglaublich. Ich kann dich wirklich verstehen. Dass du, die Zeitungen sind voll von dir. Sie schreiben, dass Müller dich verlassen und umbesetzen Müller wollte. Müller mich verlassen? Nicht jede Hauptdarstellerin geht mit ihrem Regisseur ins Bett. Ayla Özdal behauptet, ihr sei die Rolle versprochen worden. Ayla, wer? Hier, die Dame mit dem Tennisschläger. Ach so, na komm. Die will sich doch nur wichtig machen. Ja, aber so steht es hier. Ach so, ein Quatsch. Hilf mir lieber. Ich habe heute Morgen einen Brief bekommen von meiner Produktionsfirma, der Mumjular. Ich soll umziehen. Die Suite würde zu teuer werden. Wie? Das ist aber merkwürdig. Ja, ich würde sogar sagen, das ist unverschämt. Tust du mir bitte einen Gefallen? Ruf den türkischen Produzenten an. Ich kann mit dem nicht, der versteht kein Wort Englisch. Hallo. Herr Mumjur? Guten Tag, mein Name ist Kathi Hirschel. Ich rufe im Auftrag von Petra Vogel an und wollte fragen... Petra, ich habe Sie noch gar nicht begrüßt. Wie geht's ihr? Danke, aber sie ist etwas besorgt über das, was heute über Ayla Özdal in den Zeitungen zu lesen ist. Quatsch, bin ich doch gar nicht. Ach, wir wissen doch alle, was dieser Unsinn zu bedeuten hat. Gebratene Luft, oder sagen Sie selbst? Ja, aber hat Ayla Özdal nicht irgendwas mit Ihnen zu tun? So, haben Sie recherchiert, ja? Okay, Ayla war mal meine Frau. Petra soll nicht böse sein. Ich werde den Fehler wieder gut machen. Ja? Ja, aber wie wollen Sie denn das machen? Heute hat Petra einen Brief von ihrer Firma bekommen. Sie soll ausziehen, die Hotelkosten seien zu hoch. Bitte, und was ist denn das schon wieder für ein Salat? Also, wenn ich den erwische, der den Mist verzapft hat, werde ich ihn hart bestrafen. Naja, nur Spaß natürlich. Alles ein Irrtum, meine Liebe. Wir kümmern uns drum. Und wenn es noch Fragen gibt, ruft uns einfach an, ja? Wir sind immer für euch da. Ich habe mir schon ausgemalt, wie meine neue Visitenkarte aussehen würde. Kathi Hirschel, Buchhändlerin, Detektivin, Beraterin der Mordkommission. Yeah. Plötzlich bin ich die verdammte Sekretärin einer Schauspielerin. Na super. Und als Detektivin auf eine dämliche Zeitungsente reingefallen. Hallo. Kathi, hier ist Batuhan. Weder hatte Petra eine Affäre mit diesem dämlichen Müller, noch war Ayla Özdal jemals für die Hauptrolle vorgesehen. Bist du allein? Die Berliner Philharmoniker waren zum Tee da, sind aber gerade gegangen. Ah, super. Glück gehabt. Bordeaux-farbenes Polohemd. Komm rein. Okay. Jeans. Naja. Und an den Füßen bordeauxfarbene Espadrillen. Wie geschmacklos, Herr Kommissar. Ich finde ja, Espadrillen sollten grundsätzlich verboten werden. Alle, auch die bordeauxfarbenen. Ich habe Wein mitgebracht. Natürlich, Bordeaux. Ah, herrlich. Mach ich gleich auf. Setz dich doch. Und wie geht's voran? Nicht gut. Wir bekommen viel Druck von oben. EU-Ausländer ermordet, das muss schnell und reibungslos aufgeklärt werden. Die Deutschen wollen sich an den Aufklärungen beteiligen. Aber das ist unserem Staatsanwalt überhaupt nicht recht. Oh, das ist ja übel. Gib mal her, ich mach das schon. Es gibt da noch ein paar Dinge, zu denen ich deine Wertemeinung hören will. Ich hab's gewusst. Beraterin der Mordkommission. Du hilfst mir doch, Miss Marple. Wenn du mir vielleicht mal genau erzählst, wie das Verbrechen sich überhaupt abgespielt hat? Okay, also. Das Filmteam ist unten im Hotel gemeinsam zu Abend. Anschließend haben die meisten das Bedürfnis, sich aufs Zimmer zurückzuziehen. Gegen 23.30 Uhr steigen die letzten fünf, darunter auch Müller, gemeinsam in den Fahrstuhl. Müller ist ziemlich betrunken. Er wünscht den anderen gute Nacht und wankt in seine Suite. Das heißt, Müller ist zuletzt lebend gesehen worden, als er kurz vor 12 aus dem Lift steigt und in seine Suite geht. Korrekt. Da die Leiche im Wasser lag, lässt sich die genaue Tatzeit nicht ermitteln. Ab 4.30 Uhr wartet in der Hotelhalle das Team auf ihn. Während er in der Badewanne vor sich hin muddert. Genau. Aber eins verstehe ich nicht. Wenn ich so einen anstrengenden Arbeitstag vor mir habe, dann lege ich mich doch ins Bett und nicht in die Badewanne. Noch merkwürdiger ist, dass er dabei ein Whiskyglas in der Hand hielt. In der Hand? Du meinst, es lag in der Wanne? Nein, es steckte fest in seiner Hand. Er hielt das Glas so fest umklammert, wir hätten ohne weiteres nochmal nachfüllen können. Ja, okay, aber Selbstmord schließt das natürlich aus, oder? Absolut korrekt. Ein echter Mordfall. Ein echter Kommissar. Ich frag mich nur, wie man jemanden mit einem Hotel-Haartrockner ins Jenseits befördern kann. Hast du etwa Müllers Haartrockner untersucht? Und wir mitten in einer echten Fachsimpelei. Nein, aber ich habe den in Petras Suite gesehen. Ausgerechnet jetzt kann ich mich nicht richtig konzentrieren. Die haben doch alle diese Kindersicherung. Ich meine, in so einem Hotel ist ein Haartrockner wie der andere, oder etwa nicht? Bestimmt, Kathi, da ist einer wie der andere. Jedenfalls dann nicht, wenn er mir so unverschämt direkt in die Augen schaut. Müller wurde aber nicht mit dem Hotelhaartrockner getötet, sondern mit einem billigen Föhn, der zu dem Zweck extra mit Kabeln bis zur Wanne verlängert worden ist. Während der Mörder vor ihm stand und die Kabel zusammensteckte, hat also Müller im Bad seinen Whisky geschlürft. Das ist doch blödsinnig. Der Mörder hat die Kabel bestimmt nicht im Bad zusammengesteckt, sondern im Salon. Dort lag noch ein unbenutztes Kabel. Oh, natürlich keine Fingerabdrücke drauf. Natürlich nicht. Selbst wenn es Peter nicht war, werde ich den Verdacht nicht los, dass der Mörder eine Frau ist. Weil Männer Schießeisen bevorzugen? Wenn es ein Mann gewesen wäre, hätte Müller nicht so seelenruhig in der Wanne gesessen, verstehst du? Splitternackt. Mm. Es gibt auch kein Zeichen, dass er im letzten Moment noch versucht hat, sich eine Hose anzuziehen. Okay, alles klar. Und die Tür zur Suite, kein bisschen beschädigt. Und deswegen nehmen wir an, er und die Mörderin kannten sich. Sogar ziemlich gut. Lebte ich nicht schon eine halbe Ewigkeit in Istanbul? Ich würde seine Logik idiotisch finden. Ich habe mal gehört, dass türkische Männer sich gegenseitig ihren Penis zeigen und ihn mit einem Lineal ausmessen. Also komm, ja, wir reden hier nicht über kleine Jungs. Aber Batuhan ist das Produkt einer Gesellschaft, in der Männer im Männerbad mit Lendenschutz und Frauen im Frauenbad mit Höschen rumlaufen und sie nicht mal ausziehen, wenn sie sich waschen. Und was ist mit der Geschichte, dass Müller die Hauptrolle der Özdal zuschanzen wollte? Das ist doch Käse, oder? Stimmt. Wir haben alle Özdal gestern vernommen. Meiner Meinung nach lügt sie einfach. Weißt du was? Auf Müller lässt sich bei so einer großen Produktion viel einfacher verzichten als auf Petra. Der hat nämlich, soweit ich recherchiert habe, bisher nur unbedeutende Filme gedreht. Fragt sich nur, ob das Filmemachen seine eigentliche Arbeit war. Ein Mord, eine Mordwaffe, ein Mordkommissar, alles da. Was meinst du damit? Was fehlt noch zum vollständigen Krimi? Ah. Na klar, Mafia und Drogen. Hey, Miss Marple, ich krieg noch Angst vor dir, wenn du so weitermachst. Kurt Müller hatte wirklich mal was mit Drogen zu tun. Alles kleinere Sachen. Jugendsünden. Während Mesut Mumcu im ganz großen Geschäft ist. Ach, Kathi. Ich hab gewusst, dass ich zu dir kommen muss. Aber es stimmt nicht ganz. Mesut war schon wegen allem Möglichen im Gefängnis. Drogenhandel war noch nicht dabei. Ins Filmgeschäft ist die Familie erst jetzt eingestiegen. Diese Co-Produktion ist der erste Film von Mumcu'ler Filmproduktion. Und wie kommt Mesut Mumcu... Willst du nicht etwas dichter rankommen? Zu mir. Was? Frag mich. Komm. Peinlich. Sex mit einem Polizisten, ist das peinlich. Das kann ich ja nicht mal meiner besten Freundin erzählen. Zack, mein Rock weg. Seine Hose packt er mich an der Hüfte. Der hebt mich hoch. Ich bin doch keine Puppe. Au, die Wand. Oh, Mann. Oh, ich bin eingeklemmt. Das ist ja völlig von Sinn. Oh, nein. Nein, ich will nicht. Halt, warte mal, lass uns mal ins Schlafzimmer gehen. Nein, komm. Komm, hier ist es gut. Diese verdammten Polizisten-Fantasien. Ich habe keine Lust auf dieses Überlegenheitsding. Nein, komm ins Bett, ja? Sämtlichen Organe von Luststarre befallen. Glücklicherweise meine Stimmbänder noch nicht. Ich will nicht so, ich will nicht. Was? Ich will nicht. Ich will nicht. Was? Ich will nicht, lass mich jetzt runter. Trinken wir noch was? Hoppla, der kann aber schnell umschalten. Wein ist alle. Hast du kein Bier im Haus? Nein. Eine Deutsche ohne Bier. Das ist wie eine Fußballmannschaft ohne Trainer. Polizistenwitz. Aber nicht schlecht. Er trägt's mit Humor. Petra, guten Morgen. Was steht denn hier? Was? Was steht wo? Hier, das ist doch ein Artikel über unseren Produzenten. Was steht denn da? Neue Spur im Mordfall Müller. Bandenchef und Filmproduzent festgenommen. Aha. Der Mafia-Boss Mesut Mumcu saß schon mehrmals wegen Anstiftung zum Totschlag, Freiheitsberaubung und versuchten Mord im Gefängnis. Gestern am frühen Abend ist er in seiner Villa bei Kavaktibi festgenommen worden, wohin er sich vor einigen Tagen mit seiner Geliebten A.K. in Klammern 16 zurückgezogen hatte. Mhm. Er soll zum Mord an Kurt Müller vernommen werden. Hathorn verliert tatsächlich keine Zeit. Oder steckt sein beflissener Staatsanwalt dahinter? Naja. Diese Verhaftung ist nichts als blinder Aktionismus, das kenne ich schon aus meiner geliebten Wahlheimat. Erst nehmen sie die großen Gangster mit viel Tamtam fest. Ein paar Tage später steht dann unter Vermischtes, dass sie mangels Beweisen wieder frei herumlaufen dürfen. Wow, da hätte ich also fast in einem Mafia-Film mitgespielt. Ah, das kann dir ja sehr schnell passieren. Setz dich doch. Wie sind Sie hier reingekommen? Das waren die Jungs. Dafür haben Sie die Jungs. Ah. Bloß nicht gleich anfangen zu heulen. Das bringt bei Mafia-Typen überhaupt nichts. Bitte. Was bitte? Bitte nimm noch Platz. Auf dem Sofa. Ist das jetzt Glück oder meine letzte Stunde? Der Mann, der gerade in allen Zeitungen zu sehen war, sitzt mir direkt vor der Nase. Heute Abend schnappt sich der den Sessel, der als Erster kommt. Hast du nicht mitgerechnet, was? Hör auf, mir auf die Titten zu glotzen. Wir haben schon mal telefoniert, stimmt's? Kann schon sein, so vor einer Woche oder so. Mhm. Triffst du dich noch mit diesem Kommissar, der mich in den Knast gebracht hat? Vorerst nicht mehr. Warum mischst du dich überhaupt in diese Sache ein? Schweineedles Gebetskettchen, meine Herren, das muss ein Vermögen gekostet haben. Ich misch mich ein, um den Mörder zu fangen. Mörder zu fangen? Das ist nichts für kleine Mädchen. Das ist Sache der Polizei, verstehst du? Sonst trifft dich noch eine verirrte Kugel, ja, und das ist nicht so lecker. Das gibt eine Schweinerei, weißt du? Also versteh mich richtig. Wie wir hier in deine Wohnung reingekommen sind, das gehört sich nicht. Du bist Gast in unserem Land und wir haben uns benommen, wie es sich nicht gehört. Aber wir können nicht einfach wie dieser Batuan an deiner Tür klingeln. Und wir können auch nicht in deinen Laden kommen, ein bisschen Schwätzchen halten und Bücher kaufen. Verstehst du? Einwandfrei. Vielleicht einen Tee? Wir tun dir nichts, okay? Gebäck? Du bist lange genug bei uns zu Gast, um zu wissen, man erhebt hier nicht die Hand gegen Frauen, ja? Alles klar. Aber in diesen Kreisen, weißt du, da kann man sich nie ganz sicher sein, ja? Aber steckt denn jemand aus diesen Kreisen hinter dem Mord? Ja, das wissen wir noch nicht. Es hat vielen nicht gefallen, dass wir aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Viele wollen, dass wir da wieder reinkommen. Und bis wir den Mörder gefunden haben, wird man uns nicht in Ruhe lassen. Sie meinen, lassen. Bis die Polizei den Mörder gefunden hat? Ja, auch wir suchen den Mörder. Uns passt dieser Mord genauso wenig wie euch. Aber es ist immer dasselbe. Auf wen kommt die Polizei zuerst? Auf uns. Keiner fragt sich, warum wir den Regisseur des Films, in den wir unser eigenes Geld investiert haben, umbringen lassen sollen. Sind wir denn so blöd? Holen den Mann extra aus Deutschland her und bringen ihn dann um? Ja? Los, guck ihm in die Augen. Nächste Frage. Warum sind Sie ins Filmgeschäft eingestiegen? Spielen wir Verhör? Weißt du, ich habe eine Schwester. Sie heißt Yakut, ja? Und verheiratet ist sie mit Yusuf. Und Yusuf wollte ins Filmgeschäft rein. Verstehst du? Okay, alles klar. Ja, und da haben wir uns gesagt, nun gut, kann sich der Junge was aufbauen. Und wen meinen Sie, wenn Sie wir sagen? Uns, wen denn sonst? Verstehe. Den Typ kenne ich. Wir, das sind immer Sie selbst, ganz allein. Sie sind also wegen Yakuts Mann in das Geschäft eingestiegen? Ja klar, Yusuf, wegen Yusuf. Yakuts Mann ist Muslim geworden und hat den Namen Yusuf angenommen. Eigentlich ist er ein Deutscher. Glotzt er denn schon wieder so? Ah, ich weiß schon, was jetzt kommt. Wir können es kaum glauben, dass du Deutsche bist. Du hast so ein hübsches Lachen. Du sprichst wirklich gut Türkisch, Kathi. Verdammt, meine Schwachstelle. Auch nach mehr als 10 Jahren höre ich das immer noch wahnsinnig gern. Unser Yusuf hat das irgendwie nie gelernt. Und was sollte er hier machen? Wir wollten nicht, dass er bei Yakut, Chefin der Mumchula-Touristik, arbeitet. Ein Mann kann nicht im Dienst seiner Frau stehen. Und da haben wir uns gesagt, gut, machen wir Geschäfte mit den Deutschen. Wir konnten ja nicht wissen, dass dann solche Dinge passieren. Naja, also am besten, du kümmerst dich also auch um deine eigenen Sachen. Sonst tut es uns später nur leid. Wie bitte? Hier. Ah, auch eine Visitenkarte. Keine Kindereien mehr, bitte. Versprichst du mir das? Und ruf mich an, wenn du noch was wissen willst, ja? Ich möchte mit Yusuf reden. Das kannst du, ja klar. Ich weiß allerdings nicht, was Yakut dazu sagen wird. Ich meine es ernst. Ja, auch. Komm doch morgen früh in unsere Strandvilla. Um wie viel Uhr? Wo ist denn diese Villa? Wir holen dich ab. Keine Panik, kleines Fräulein. Auf den Besuch einen Doppelten. Ach. ob ich den Mörder noch finde oder nicht. Bei der wachsenden Schar Bewunderer unter Polizisten und Mafiosi kann zumindest niemand mehr behaupten, dass ich meine Zeit vertrödel. Frau Kathi. Guten Tag. Miss Utmumcu erwartet Sie schon. Oh la la, das sind nämlich ein Dienstmädchen, Minirock, Bluse, alles in weiß. Bitte hier entlang. Danke. Dem Akzent nach scheint sie aus einem fernen Winkel Russlands zu kommen. Ein paar Brocken Türkisch gelernt und dann gleich angeheuert. Bitte sehr. Um der Gangster-Family den Weg zu zeigen. Boah, das ist ja ein ganz gutes Panorama hier. Außerordentlich, nicht wahr? Gehört außerordentlich zu den 10 wichtigsten Wörtern, die man drauf haben muss, wenn man hier arbeiten will? Je mehr Sie auf den Bosporus blicken, desto länger leben Sie. Je länger Sie hier leben, desto glücklicher werden Sie. Ich lebe seit 2 Jahren hier. Sie hat mich verstanden. Ja, aber Sie waren vorher schon mal in der Türkei. Nein, ich bin aus Bulgarien gekommen und habe gleich hier angefangen zu arbeiten. Kathi! Kathi, welche Ehre. Yusuf, schau, das ist die sehr liebe Frau Kathi. Guten Tag. Hi. Sie will dir ein paar Fragen zu dem Film stellen. Auf bald, meine Liebe, ich gehe jetzt zum Pool. Und sei schönartig, ja? Sie interessieren sich für unseren Film? Ja, also weniger für den Film. Ich interessiere mich mehr für den Mord. Ach so, verstehe. Schreiben Sie? Nein, meine Freundin Petra ist in den Fall verwickelt. Mhm. Wenn ich Ihren Schwager richtig verstanden habe, dann kümmert er sich um die geschäftliche und Sie sich um die künstlerische Seite der Produktion. Wenn Sie so wollen, ja. Ich bin noch zu jung, um in Rente zu gehen. Okay, und wieso sind Sie gerade zu diesem Film gekommen? Die Phoenix-Film, unser deutscher Partner, hat die Rechte an Donettis Buch schon vor einiger Zeit erworben. Als die Verhandlungen begannen, war sie aber schon schwer angeschlagen und brauchte dringend Kapital. So ist es zur Zusammenarbeit gekommen. Wir haben das Geld, Sie die Erfahrung. Hat die Phoenix-Film Kurt Müller vorgeschlagen oder waren Sie das? Nach dem, was mir Herr Franz von der Phoenix erzählt hat, war es Frau Vogel, die darauf bestanden hat, dass Müller Regie führt. Petra Vogel? Ja. Moment mal, aber seit wann sucht denn der Star den Regisseur aus? Ist das nicht umgekehrt? Ach, wissen Sie, dafür gibt es keine Regel. Wenn der Star berühmt genug ist, dann kann er sehr viel bestimmen. Und vielleicht wollte Frau Vogel nicht im Schatten eines großen Regisseurs stehen. Ja, schrei nicht so. Hallo, Kathi. Hey. Ist dir ein Jungbrunnen gefallen oder was? Die Dreharbeiten mit Müllers Assistentin sind wohl Ferien all inclusive. Ach, so ein Urlaub hat mir schon lange gefehlt, du. Ich bin jeden Tag im Pool. Na, das ist ja toll. Du, ich wollte mich nur verabschieden. Meine Mutter ist auf der Straße zusammengebrochen. zu hoher Blutdruck. Ich fliege nach Berlin morgen früh. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Nein, das ist kein Grund zur Sorge, sagen die Ärzte. Und mein Bruder, der schob auch gleich diese Beschwichtigungsnummer. Aber ich habe nun mal nur eine Mama. Ja. Sag mal, Petra, ich hätte da noch eine Frage. Du und Müller, ja? Ihr hattet wirklich kein Verhältnis miteinander? Fängst du jetzt schon wieder damit an? Also was soll denn das? Ich hab dir doch gesagt, dass nichts zwischen uns war. Ja, aber man hat mir gesagt, dass du es warst, die Müller für die Regie vorgeschlagen hat. Bitte? Kannst du mit seinem privatdetektivenen Gehabe vielleicht mal aufhören? Ich habe mit jemandem von der Mumjula-Produktion gesprochen. Der, mit dem du telefoniert hast? Nein, mit seinem Schwager, ein Deutscher, Yusuf. Yusuf? Er ist konvertiert, ist jetzt Moslem und heißt Yusuf. Ja, okay. Ich weiß, wen du meinst. Ich kenne ihn. Und? Was hat er dir gesagt? Dass du es warst, die Müller vorgeschlagen hat. Stimmt, ich habe Müller vorgeschlagen. Und? Was dabei? Nix, nur dass das heißt, dass ihr euch schon vorher kanntet. Ja, Kathi, ich kenne viele Menschen, aber ich fange doch nicht mit jedem gleichen Verhältnis an. Das sage ich ja auch gar nicht. Also, pass auf. Vor ungefähr einem Jahr schickte mir die Phoenix das Drehbuch. Und zum ersten Mal seit Jahren stand mein Name wieder ganz oben. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Hier, kannst du ja sehen, guck. Ja, ist ja gut, Petralein. Ich will deine Rettungsringe gar nicht sehen. Naja, wenn ich noch so jung aussehen würde wie du, wäre das kein Problem. Man sagt, Blondinen altern schneller und das scheint zu stimmen. Natürlich habe ich alles getan, damit dieser Film gedreht wird. Sie brauchten einen erfahrenen Regisseur, der nicht zu viel Geld verlangt. Und ich kannte einen. Und? Du hast Müller also nicht für den Job vorgeschlagen, weil du ein Verhältnis mit ihm hattest. Also wie oft soll ich dir das noch sagen? Ich hatte nichts mit Kurt, er war nicht mein Typ. Was heißt nicht dein Typ? Erfolglos, untalentiert. Aber warum hast du ihn denn dann vorgeschlagen? Weil dann mein Name zuerst genannt wird. Welcome to Flight 348 to Berlin. Please fasten your seatbelt and put your chair in the upright position. Das eine aus dem Film, den den unsympathischen Regisseur umgebracht hat, um die Zeit in Istanbul besser genießen zu können, ist auch zu unwahrscheinlich. Schluss. Ich denke jetzt gar nichts mehr. Ich denke jetzt nur noch an Mama. An Mama im Krankenhaus. Entschuldigen Sie bitte. Oh, guten Tag. Ja. Gott, womit habe ich das wieder verdient? Ein Mord, ein rattenscharfer Kommissar, ein charmanter Mafioso und... Oh, oh Gott, ist der schön. Der will doch nicht etwa den ganzen Stapel Zeitungen lesen. Dürfte ich einen Blick in die Günnepark anwerfen? Sorry, habe ich leider nicht dabei. Aber die Stewardess wird noch Zeitungen verteilen. Vielleicht. Leben Sie in Berlin? Nein, in Istanbul. Wie ich? Offenbar schon ziemlich lange. Ja. Und was machen Sie? Ich gucke Sie an. Nein, ich meine beruflich. Ach so. Ich bin Anwalt. Super. Und Ihre Kinder? Bitte? Ach, Sie sind noch gar nicht verheiratet. Alles klar. Kathi. Unverheiratet und nicht schwul. Kathi. Kaum zu glauben. Kathi. Aber gestern im Flieger, da warst du noch nicht so verträumt. Entschuldigung, ich muss gerade an meine Mutter denken. Wie geht's ihr? Ja, eigentlich ganz gut. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie meinen Vorschlag mit dem Altersheim so gut aufnehmen würde. Aber fast alle ihre Freunde sind tot oder selbst im Heim. Deswegen findet sie, dass es eigentlich für sie auch das Beste ist. Das ist doch völlig okay. Nein, das ist es nicht. Das weißt du auch ganz genau. Kathi, in manchen Fragen denkst du schon wie eine Türkin. Aber das ist nicht die Türkei hier. Die Menschen leben hier anders. Das ist keine Tragödie, wenn ein Mensch ins Altersheim kommt. Diese Heime sind in Deutschland doch gang und gäbe. Es gibt welche für jeden Geldbeutel. Es gibt auch gute. Ja, vielleicht. Ich muss mich einfach langsam dran gewöhnen. Hast du schon was ausgesucht? Du musst mir was empfehlen. Wenn du Fisch magst, ist Nummer 79 sehr gut. Aber wenn du nicht gern scharf isst, dann bestell dir lieber was anderes. Hilfe, sieht sehr gut aus. Ich glaube, ich bringe keinen Bissen runter. Ich esse gern scharf. Nummer 79, bitte. Die nehme ich auch. Zweimal die 79. Und was zu trinken? Nein, Bier bitte. Oh ja, für mich auch. Jawohl. Schön, dich zu sehen. Faszinierend, dass ein Mann, der in Istanbul wohnt, sich besser in Berliner Restaurants auskennt als ich. Ich komme halt so ein bisschen rum. Kathi, du siehst heute hinreißend aus. Ja? Mhm. Du bist nicht der Erste, der mir das sagt. Das haben dir schon viele Männer gesagt. Ja, sogar meine Freundin Petra hat mir vor ein paar Tagen so ein Kompliment gemacht. Und die ist immerhin Schauspielerin. Ah ja, in Deutschland? Und gerade dreht sie in Istanbul. Ach, da hat sie womöglich mit dem Mordfall Müller zu tun. Ja, hat sie. Müller war ihr Regisseur. Sie gestatten? Ja, vielen Dank. Das ist ja verrückt. Und hat man den Mörder inzwischen gefasst? Nee, das wird man wohl auch nicht. Die Polizei hat nicht den geringsten Anhaltspunkt. Keine Blutspuren, keine am Tatort abgerissenen Knöpfe, keine Haare, keine Fingerabdrücke. Und was noch wichtiger ist, es gibt überhaupt niemanden, der Motiv gehabt hätte, den Mann umzubringen. Aber ja, ich weiß von ein paar Leuten, die dafür ein Motiv hatten. Wie das? Ein Freund von mir hat 2 Jahre lang versucht, Müller auf die Anklagebank zu bekommen. Was für ein Freund? Jean, ein Anwalt in Brüssel. Er ist seit längerem hinter einem Kinderpornoring her. Das ist eine verwickelte Geschichte. Ja, erzähl doch mal. Ende der 80er Jahre gab es eine ganze Reihe von Kindermorden in Westeuropa. In kurzer Zeit hat man die Leichen von insgesamt 12 Kindern im Alter zwischen 4 und 9 Jahren gefunden. Die Kinder waren entführt, vergewaltigt und dann getötet worden. Was? Was ist denn mit dir? Nichts. Nichts. Hey, aber du bist ganz bleich. Na, hör mal, du wirst doch nicht vorm Essen rauchen. Komm, wir lassen diese unschönen Themen jetzt. Woher waren diese Kinder? Ich meine, in welchem Land ist das passiert? Belgien, Frankreich, auch Deutschland. Das erste Opfer war ein Junge aus einem Dorf am Rhein. Er hat bei seiner Großmutter gelebt. Jean sagt, alles wirkte so gut geplant, dass ein einzelner Triebtäter nicht in Frage kam. Wie und wohin die Kinder entführt wurden, war über lange Zeit völlig unklar. Ein Netzwerk? Ja, ja, oder eine Bande, die Pornofilme mit Kindern dreht. Was? Bei einer Razzia wurden mehrere solche Filme beschlagnahmt. Manche aus Russland, manche aus Fernost, aber einer war darunter, der Polizei besonders auffiel. Weshalb? Er war einfach professionell gemacht, weißt du? Solche Pornos werden meist mit den einfachsten Mitteln hergestellt. Aber bei diesem stimmte alles. Da stimmte die Beleuchtung, da stimmte die Kamera, der Schnitt, alles. Und Müller? Hat Müller diesen Film gemacht? Ja, das darf man zumindest annehmen. Ein Vorbestrafter hat in einer Vernehmung Müllers Namen genannt. Kurz darauf wurde der Mann tot in der Dusche des Gefängnisses gefunden. Na? Entschuldigung. Also, wollen wir jetzt nicht über was anderes reden? Das Essen kommt gleich. Und du meinst, die Bande hat jetzt Müller umbringen lassen? Auf jeden Fall. Zweimal die 79. Bitte sehr. Guten Appetit. Hallo? Ich bin's. Kathi aus Berlin. Kathi, wie geht es dir? Petra, ich weiß jetzt, wer Müller ermordet hat. Dann musst du die Polizei anrufen. Ich möchte aber die Polizei nicht anrufen. Warum nicht? Ich finde, du hast schon genug gelitten. Ich will nicht, dass du auch noch ins Gefängnis kommst. Ich will nur, dass du weißt, dass ich dich verstehe. Ich hatte mich unsterblich in Selim verliebt. Wir fuhren gemeinsam ein paar Tage nach Marokko. Und zurück in Istanbul bekam ich ihn kaum noch zu Gesicht. Immer auf Geschäftsreise. Hallo. Hi, Kathi. Mal ging es um Unternehmen, die die Pleiteflagge hissten, mal um bankrotte Banken. Er sagte, in Krisenzeiten hätten Anwälte mehr als genug zu tun. Vermisst du mich? Oh ja, und wie? Ich beklagte mich nicht. Kürzere Trennungen sind ganz gut für die Beziehung. Aber etwas ließ mir keine Ruhe. Selim? Hör mal, ich brauche alle Informationen, die du über die ermordeten Kinder und ihre Familien bekommen kannst. Kannst du mir das bitte mal mailen, sobald du kannst? Ich wusste, dass er sich nicht in Ruhe lässt, Kathi. Okay, ich rede mit Jean. Das neunte Kind entführt aus einer Asylbewerberunterkunft in Krefeld. War ja noch nicht mal 5, als es entführt wurde. Mutter, Mitka, Marinova, Vater, Lehrstelle, Geburtsort des Kindes, Sofia, Anschrift der Mutter, Provinz, J.K. Block 54, Villa 7, Etage 3, 1342, Sofia, Bulgarien. Telefon. Bulgarien. Wie Bulgarien? Ach, Moment mal, Bulgarien, das war... Das ist doch das, Guten Tag, Frau Kathi. Wie, da kann doch die... Bitte hier entlang. Außerordentlich, nicht wahr? Kann das sein? Ich lebe seit 2 Jahren hier. Ich bin aus Bulgarien gekommen und habe gleich hier angefangen zu arbeiten. Okay, das hätten wir so. Wo war jetzt nochmal die Nummer? Die muss doch hier irgendwo... Ah, da. Hallo? Good morning. Do you speak English? Моля? German? Deutsch? Нищо не разбирам, нищо не разбирам, моля. Митка. Митка Маринова. Митка? Я, Митка. Ела, ела, някой иска да говори с Митка. Алло? Алло? Си волен Митка спрехен? Ja, hier ist Tina. Ich bin eine Freundin von Mitka. Mitka und ich, wir haben uns in Deutschland kennengelernt, in Krefeld. Mitka ist nicht in Sofia. Sie arbeitet in der Türkei. Ah, gibt es da eine Nummer, unter der ich Sie da erreichen kann? Ja, warten Sie. Guten Tag, Frau Marinova. Guten Tag. Und Sie sind? Pardon, wer ist die zweite Dame hier? Wir kennen uns noch gar nicht. Ich weiß, wer Sie sind. Schön. Leider weiß ich nicht, wer Sie sind. Schicke Leopardenbluse. Dieser feindselige Blick. Hey. Bitte sehr. Besorg mir einen Pullover, Nechmi. Ich friere. Sofort. Sie sind Yakut. Yusufs Frau, richtig? Warum wollten Sie sich mit Mitka treffen? Warum, verdammt nochmal, blitzt sie mich so böse an? Nein, ich bin nicht Ihre Feindin, ja? Wir lassen uns nicht erpressen. Wenn du dich deinem Freund, diesen Schlappschwanz von Anwalt, unbedingt anvertrauen musst... Ich habe wohl was an den Ohren, ja? Dann kannst du... du sagst, ja? Nächstes Jahr. Es ist nichts. Geh, Ali. Warte, bring Mitka nach Hause. Auf Wiedersehen. Bringen Sie mir Wasser mit Eis. Jawohl. Ja, gut, ich habe nichts mit der Polizei im Sinn, glaub mir das. Ich frag dich, weil ich es wissen muss, wegen Petra. Ach, komm. Aus Teilnahme, verstehst du? Wie bist du in die Sache reingeraten? Wen kanntest du? War es Mietka? Mietka arbeitet im Haus meines Bruders. Ja, ich weiß. Es war nicht zu übersehen, dass sie etwas Furchtbares erlebt Bitte hat. Bitte sehr. Danke. Ja, und Mesut und Yusuf, wussten Sie das? Nein. Das ist Frauensache. Jetzt lächelt sie zum ersten Mal. Ein Föhn. Das ist doch eine Frauenwaffe, oder? Wie schön sie dabei aussieht. Du hast also alles organisiert. Und Petra war nur die Ausführende. Es war nicht leicht, meinen Mann, diesen Faulpilz, davon zu überzeugen, ins Filmgeschäft einzusteigen. Und dann auch noch hinzukriegen, dass Petra die Rolle bekam, obwohl sie nicht gerade die Idealbesetzung ist. Aber wie bist du denn an Petra rangekommen? Ich meine, woher wusstest du, dass ihr Sohn unter den Opfern ist? Es gibt sehr diskrete Detekteien, Schätzchen. So. Das genügt für heute. Bitte sehr. Bist du sicher, dass wir dich nicht zu Hause absetzen sollen? Ja, nein, vielen Dank. Ich nehme ein Taxi. Weißt du, sowas passiert mir zum ersten Mal. Wieder dieses wunderbare Lächeln. Mist. Und ihre Lippe blutet immer noch. Und dabei heißt es immer, die Deutschen seien feige. Hotel Bosporus. Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Esmahan Aykol. Aus dem Türkischen von Karl Koos. Es sprachen Kati Hirschel, Katrin Striebeck, Petra Vogel, Bettina Kurt, Batuhan, Robert Dölle, Mesut Mumcu, Hannes Hellmann, Selim, Martin Engler, Yakut, Katharina Giesberts. In weiteren Rollen Kaya Enpek, Dora Enceva-Heinen, Holger Hettendorp, Milkana Madeo, Marius Marx, Kirill Nikolov, Kirstin Petri, Eckhard Skorupa und Ronald Spieß. Ton und Technik Johanna Fegert und Gabi Kemper. Regieassistenz Kirstin Petri. Musik Henrik Albrecht. Hörspielbearbeitung und Regie Judith Lorenz. Produktion Südwestrundfunk 2006. Dramaturgie Klaus Schmitz.